Abschnitt 24 aus Deutsche Nordseeküste, Friesische Inseln und Helgoland von Hippolyt Julius Haas. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 12. Kapitel Helgoland, Teil 1. Grön ist det lun, rot ist de kant, wit ist de sun. Date ist et Wurpen fund hillige Lunn. Zwischen den Mündungen der Elbe und denjenigen der Weser, unter 54 Grad 11 Minuten nördlicher Breite und 7 Grad 53 Minuten östlicher Länge von Greenwich, 50 Kilometer von Neuwerk, 62 von Cuxhaven und ca. 150 von Hamburg entfernt, liegt Helgoland. Senkrecht bis zur Höhe von 58 Meter steigt dieses jüngste Glied deutscher Erde aus den Fluten der Nordsee auf, mit seinen bräunlich-rot gefärbten felsigen Kanten, die das ungefähr 46 Hektare große Oberland tragen. Die Schichten der Insel fallen von Nordwesten nach Südosten in einem Winkel von 10 bis 15 Grad ein. An der Ostseite steigen die Felswände zumeist steil ab und bilden eine kahle Mauer. An der Westseite jedoch zeigt die Insel ein abwechslungsreiches Bild der Zerklüftung mit Buchten, Felstoren und einzeln dastehenden Pfeilern, welche vom Mutterfelsen losgenagt worden sind, so den Mönch, den Predigerstuhl und das Nathorn. Gegen Südosten ist dem Oberland das nur wenige Meter über den Meeresspiegel erhabene, aber sehr geschützte Unterland vorgelagert. Helgoland ist 0,59 Quadratkilometer groß und gestaltet als ein langes und schmales Dreieck, dessen Spitze, das eben erwähnte Nathorn, nach Nordwesten gerichtet ist. Die größte Länge der Insel mag 1600 Meter betragen, die größte Breite 500 Meter. Der Umfang des Oberlandes etwa 3000 Meter und derjenige des Unterlandes ungefähr 900 Meter. Im Osten der Insel und etwa einen halben Kilometer davon entfernt erstreckt sich die längliche, jetzt durch weit in die See hinausgebaute Buhnen vollkommen geschützte Düne. Ihr Untergrund besteht aus geschichteten Gesteinen, Triasformation, wird jedoch von Rollsteinen und Sanden bedeckt. Die Länge der Düne bei Ebbe mag etwa 2000 Meter groß sein, bei 300 Meter Breite. Es ist zu Recht der Lebensnerv Helgolands. Dort befindet sich der schöne, stets steinfreie, feste und ebene Badestrand. Die auf der Insel wohnenden Kurgäste erreichen denselben vermittelst Überfahrt in Fährbooten, welche entweder durch Riemen und Segel vorwärts bewegt oder seit dem Jahre 1897 durch einen Dampfer geschleppt werden. Für diejenigen aber, welchen ein Bad in der offenen See nicht zuträglich ist, ist ein geräumiges und möglichst vollkommenes Badehaus mit hoher luftiger Schwimmhalle, warmen Seebädern und so fort erbaut worden, das seinen Platz an der äußersten Südseite des Unterlandes gefunden hat. Wenn stürmisches Wetter die Überfahrt zur Düne nicht gestattet, ist damit ein gewisser Ersatz für die Bäder in der See gegeben. Die Düne setzt sich nach Nordwesten in riffartigen Klippenreihen fort, die bei Niedrigwasser stellenweise frei liegen, wie denn überhaupt das ganze Eiland von solchen Felsenriffen rings umgeben wird. Letztere sind zwar den nahenden Schiffen gefährlich und die Ursache zu vielen Strandungen gewesen, der Insel selbst aber bieten sie als natürliche Wogenbrecher Schutz, indem sie den Hauptanprall der Wellen von ihr fernhalten. Unter der Zahl der Nordseebäder figuriert Helgoland seit dem Jahre 1823. Sein günstiges Inselklima und die reine, feuchte und warme Seeluft deren Wärme während der Monate Juni bis September zwischen 14 und 15 Grad Celsius schwankt, während die Nordsee als höchste und niedrigste Temperaturen während der Badezeit 20 Grad und 12 Grad Celsius aufweist, haben dem Eiland als Seebad im Laufe der Jahre immer mehr Freunde verschafft, sodass der Fremdenbesuch sich stetig hob und damit Hand in Hand auch der Wohlstand der Insulaner dauernd gestiegen ist. Die Fremdenfrequenz, welche im Jahre 1890 noch 12.732 Besucher aufweist, hat im Jahre 1898 schon die hohe Zahl 20.669 erreicht. Die Straßen des Ober- und Unterlandes mit ihren vom Dach bis zum Keller blitzblanken Häusern machen einen gar freundlichen Eindruck. Ihrer großen Reinlichkeit und Sauberkeit wegen sind die Bewohner Helgolands ja bekannt. Interessant und eigenartig ist das Innere der Kirche, deren Gewölbe mit den lukenartig geformten oberen Fenstern lebhaft an das Innere eines Schiffes erinnert. Auf dem Altar stehen zwei große silberne Leuchter, welche der Gemeinde Helgoland von dem als Oberst Gustavsson bekannten entthronten König Gustav IV. Adolf von Schweden zur Erinnerung an seinen Aufenthalt auf der Insel im Jahre 1811 verehrt worden sind. Auf dem höchsten Teil des Oberlandes befindet sich der 1810 aufgeführte neue Leuchtturm mit weiter Rundsicht. Westlich davon erblickt man den Pharus, den alten Leuchtturm, welchen die Hamburger um 1670 errichtet haben und in den ersten Zeiten durch Kerzenlicht erleuchteten. Derselbe dient in der Gegenwart nur noch als Signalstation. Bei Anlass seiner Erbauung zeigte sich, dass die Erderhebung, auf welcher er steht, ein alter Grabhügel war, der Urnen und Gebeine enthielt. Ähnliche Grabstätten aus vorgeschichtlicher Zeit dürften auch der Flaggenberg, der Bredberg und der Billberg gewesen sein. Vom Moderberg steht das unzweifelhaft fest. Im letzteren hat man ein männliches Skelett von zwei Gipsplatten eingeschlossen gefunden, eine Bronzewaffe und zwei goldene Spiralringe. An der Falm, der Hauptverkehrsstation, dem Ausguck der Helgoländer, wie sie genannt worden ist, steht das die kaiserliche Kommandantur beherbergende Regierungsgebäude. Die Straße selbst mündet auf die das Oberland mit dem Unterland vermittelst 188 Stufen verbindende Treppe. In der Nähe ihres Fußes befindet sich die heilige Quelle, ein Süßwasserbrunnen, an welchem der Sage nach die Taufen der von Ljutger bekehrten heidnischen Bewohner des Eilands stattgefunden haben sollen, wie Müllenhoff in seinen Sagen, Märchen und Liedern der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg erzählt. Im Unterlande finden wir die zwecks Erforschung der Nordsee Fauna und Flora im Jahre 1892 vom preußischen Staate ins Leben gerufene biologische Anstalt mit dem Nordseemuseum, das im alten Konversationshause untergebracht ist. Den Grundstock des Museums bildet die vom Deutschen Reiche angekaufte berühmte Gätkische Vogelsammlung, welche im unteren Saale aufgestellt ist, während die oberen Räumlichkeiten der Veranschaulichung der marinen Tier- und Pflanzenwelt Helgolands und der Nordsee dienen. Besondere Berücksichtigung haben dabei die nutzbaren Seetiere wie auch die verschiedenen Arten ihres Fanges gefunden. Die geologische Beschaffenheit der Insel wird durch eine Sammlung von Gesteinen und Fossilien erläutert. Am 26. August 1841 dichtete hier auf dem England-Untertanenstück deutscher Erde August Heinrich Hoffmann, in der Literatur Hoffmann von Fallersleben genannt, sein berühmtestes Lied »Deutschland, Deutschland über alles in der Welt«. Zur Erinnerung an diese Tat ist ihm 50 Jahre später am Meeresstrande Helgolands ein aus Schapers Meisterhand hervorgegangenes Denkmal gesetzt worden, nachdem kurz vorher, am 10. August 1890, Kaiser Wilhelm II. Namens des Deutschen Reiches wiederum von der Insel Besitz ergriffen hatte. Sie ist dann dem schleswig-holsteinischen Landkreis Süder-Dithmarschen zugeteilt worden. 76 Jahre lang war Helgoland englisch gewesen. Von 1674 bis 1714 hatte der Danebro darüber geweht. In noch früheren Zeiten war das Eiland abwechselnd Eigentum der Hansestadt Hamburg und der Herzöge von Schleswig-Gottorp, die wiederum in nordmännischen Seeräubern und im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung in verschiedenen Friesenkönigen ihre Vorgänger gehabt haben. Der bekannteste unter diesen letzteren war nach des Alcuins-Bericht König Radbot, der als Bundesgenosse König Dagoberts mit diesem zugleich von Pipin 689 bei Dorstedt geschlagen worden ist und auf Helgoland eine sichere Zuflucht fand. Alcuin erwähnt unser Eiland unter dem Namen Fositesland, dessen Identität mit Helgoland jedoch von Adam von Bremen nach 1072 als Heiligland ausdrücklich bezeugt worden ist. Als der schon weiter oben erwähnte Liutger, Bischof von Münster, um 785 die Insel auf Weisung Karls des Großen hin aufsuchte, war dieselbe der geheiligte Wohnsitz des Gottes Fosete, dessen Heiligtümer hier erbaut waren. Ob Helgoland bereits den Römern bekannt gewesen ist oder ob nicht, das muss dahingestellt bleiben. Nach gewissen Stellen in des Tacitus Germania sowie in dessen Annalen wäre die Annahme nicht ganz von der Hand zu weisen, dass auch schon römische Augen auf die roten Felsen Helgolands geschaut und dass Wimpel römischer Schiffe, die des Germanicus-Kohorten nach der Schlacht auf dem idistavischen Felde aus der Ems in die Nordsee trugen, nach Fositesland hinübergegrüßt haben könnten. Noch unbestimmter aber ist es, ob Herr Pytheas von Massilia, der um die Zeit Alexanders des Großen in das sagenhafte und vielfach und immer wieder anders gedeutete Thule eine Reise getan hat, seinen Fuß auf Fositesland setzte. Es ist zuweilen die Ansicht laut geworden, dass die Bernsteininsel Abalus im Busen Metuonis Helgoland gewesen sei. Aber wer mag das mit Bestimmtheit wissen? In den meisten Schriften früherer Jahrhunderte wird von unserer Insel als vom Hilligen Lun gesprochen, aus welcher Bezeichnung das offizielle englische Heligoland und das deutsche Helgoland sich mit der Zeit herausgebildet haben. Auch der Name Faria ist bisweilen dafür gebraucht worden, der nach Lindemann am richtigsten als Faröer, Schafinsel, gedeutet wird, denn Schafe waren früher in großer Menge auf der Insel. In den Blättern der neuesten deutschen Kriegsgeschichte finden wir Helgoland zweimal verzeichnet. Am 4. Juni 1848 fand hier die Feuertaufe der deutschen Flotte statt, indem drei Schiffe des Deutschen Bundes mit einer dänischen Segelkorvette ins Gefecht gerieten. Und am 9. Mai 1864 kamen hier österreichische und preußische Kriegsschiffe mit einem Teil der dänischen Flotte aneinander. Der Befehlshaber des österreichischen Geschwaders, der spätere Seeheld von Lissa, Freiherr Wilhelm von Tegetow, hat sich bei diesem Anlass die Konteradmiralsepauletten geholt. Kernig und kräftig ist der zum friesischen Stamme gehörige Menschenschlag Helgolands. Die Männer sind entschlossene und willensstarke Leute, zierlich und schlank die Frauen und Mädchen. Phlegmatische Ruhe ist der Grundcharakterzug der Bevölkerung, Mitten in den stürmischen Wogen des Meeres verliert der Helgoländer diese Ruhe nicht, sondern bleibt kaltblütig und gelassen. Eine Eigenschaft, die für seinen Beruf als Seefahrer nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Am Althergebrachten hält er unwandelbar fest, so auch an der friesischen Mundart, welche die Kinder dort schon sprechen, bevor sie in der Schule Deutsch reden lernen. Die schöne Nationaltracht der Helgoländerinnen hat allerdings mit der Zeit der modernen Kleidung weichen müssen und wird heutzutage nur noch bei besonderen festlichen Gelegenheiten angelegt. Schifffahrt, Fischerei und Lotsendienst und nicht zum geringsten der Badebetrieb bilden die hauptsächlichsten Erwerbsquellen der Inselbewohner. In früheren Jahrhunderten pflegten gewaltige Heringszüge vor Helgoland zu erscheinen, und damit brachen Zeiten des Glanzes und besonderen Wohlstandes für das Eiland an. Die Gewässer wimmelten von fremden Schiffen, und große Faktoreien entstanden auf der Insel. Schon im 16. Jahrhundert fingen die Heringszüge aber wieder an, abzunehmen, und waren im 18. Jahrhundert beinahe ganz verschwunden. Gebilde des Zechsteins, der Trias und der Kreide nehmen am geologischen Aufbau Helgolands teil. Die ältesten Ablagerungen der Insel bestehen aus einer einheitlichen Folge rotbrauner, dickbankiger, kalkhaltiger Tonschichten, die auf ihren Schichtflächen häufig Glimmerblättchen führen, nur unterbrochen durch eine etwa 20 cm starke Schicht eines weißen, zerreiblichen Sandes, der Katersand der Helgoländer. Eine Anzahl von Kupfermineralien, so Rotkupfererz, Ziegelerz, Kupferglanz und gediegenes Kupfer, kommt in diesen Tonbänken vor. Ebenso zeigen sich elliptische Kalkmandeln, im Inneren oft hohl und an den Wänden mit Kalkspatkristallen ausgekleidet darin. Gemäß dem Fallen und Steigen der Schichten taucht dieser untere Gesteinskomplex etwa in der Mitte der Westseite aus dem Meer empor und steigt bis zur Nordspitze derart an, dass er am Nathurn und Hengst fast den ganzen Steilabfall bildet und nur noch durch wenige Meter mächtige Schichten der darüber liegenden Gebilde der Trias überlagert wird. Diese älteren Ablagerungen Helgolands, Äquivalente der Zechsteinletten, also oberster Zechstein, sind auch im unteren Elbgebiet, so an der Lied bei Elmshorn in Holstein, bei Stade in Hannover und auf dem Schobüller Berg in der Nähe von Husum bekannt geworden. Dem unteren Buntsandstein entspricht ein Wechsel von roten, schiefrigen Tonen. Mit grünlich-grauen oder rot- und grün gefleckten Kalksandsteinen und dünn geschichteten grauen Kalken, ohne Beimengungen von Kupfererz. Aus diesen Schichten setzt sich die Oberfläche der Insel zusammen. Aus Bildungen des Muschelkalks und wohl auch des unteren Keupers sind die Düne und die sich von dieser nordwestwärts erstreckenden Klippenzüge des Wietekliff und Oldehövebrunnens aufgebaut. Zwischen diesen letzteren und der Hauptinsel dürfte wohl im Verlauf der Äonen eine etwa 370 Meter mächtige Reihe von Sedimenten verschwunden sein, welche den mittleren und den oberen Buntsandstein repräsentiert hat. Ablagerungen des mittleren und oberen Keupers sowie der Jura-Formation sind auf Helgoland unbekannt. Dagegen finden sich dort Schichten sowohl der unteren als auch der oberen Kreide vertreten, teils als anstehendes Gestein, teils in der Gestalt von Geröllen. Erstere zeigt sich in dem etwa 500 Meter breiten, den ersten vom zweiten Klippenzuge trennenden Graben, im Skidgat. Fossilien aus diesen als graue, schiefrige Tone oder gelbrote und gelbe tonige Kalke auftretenden älteren kretazeischen Sedimenten stellen die von den Helgoländern den Badegästen zuweilen zum Kauf angebotenen Katzenpfoten und Hummerschwänze dar. Ausfüllungen der Luftkammern von Cephalopodenschalen, Cryoceras. Auf den östlich vom Skidgat sich hinziehenden, bei Ebbe hochgelegenen Klippenzügen des Kritbrunnens, respektive des Sellebrunnens, des Kälbertanzes und des Peckbrunnens kommt die obere Kreide vor. Cenomane Gesteine und solche der tiefsten Zone des Turons sind nur aus Geschieben bekannt, während die Kreideschichten mit Feuerstein am Krit und am Sellebrunnen den Zonen des Inoceramus bonguiati und des Graphites gainitzi entsprechen und in ähnlichem Gestein des Peckbrunnens das untere Senon anstehend nachgewiesen ist. Aus petrifakten Auswürflingen der See geht auch das Vorhandensein jüngerer Senonenbildungen bei Helgoland hervor. Ende von Abschnitt 24, gelesen von Klaus Missfeld.